sich der blutige Krieg in Tschetschenien, Protesten, Krawallen und zerstörten Häusern, nationalistischen Rechtspartei, die Höhe der Arbeitslosenhilfe richtet sich. Impressum, der linke Medienspiegel auf Radio Korax. Im linken Medienspiegel im Februar 2017 beginnen wir die Sendung mit Privatisierungen in der BRD. Dann kommen wir zur Gesetzesverschärfung der Abschottungspolitik der EU, hören ein antimilitaristisches Statement gegen rechtsoffenen Friedenspopulismus und abschließend betrachten wir Fake News made in Germany. Im ersten Beitrag geht es um die Privatisierung in der BRD mit einem Artikel aus dem Freitag vom 31.01.2017. Und der Artikel heißt, der Staat mag es lieber privat. Es ist die größte Privatisierung seit 1994, als die Deutsche Bahn AG gegründet wurde. Im Jahr 2017 zielt die Selbstentmachtung des Staates auf die Autobahnen. Die Bundesregierung plant, 11 Artikel des Grundgesetzes zu ändern. Danach wird es nicht mehr wie heute der Zustimmung von allen Landesparlamenten und dem Bundestag bedürfen, um zum Bau und Unterhalt der Schnellstraßen flächendeckend öffentlich-private Partnerschaften einzusetzen. Das wird dann allein der Vorstand der neuen privatrechtlichen Infrastrukturgesellschaft entscheiden können, letztlich autonom und ohne demokratische Kontrolle. Warum soll eine neue Autobahn GmbH gegründet werden, trotz scharfer Kritik des Bundesrechnungshofes? Im Gesetzentwurf heißt es, sofern zusätzlich privates Kapital in Infrastrukturmaßnahmen fließen soll, wäre dies, wenn die Wirtschaftlichkeit gegeben ist, für Projekte der Gesellschaft möglich. Dadurch soll die Möglichkeit geschaffen werden, dass sich Private am Netzausbau und Erhalt beteiligen können. Im Irrglauben daran, dass Privatisierungen Dienstleistungen grundsätzlich billiger und bürgernäher machen, schüttet der Staat immer mehr Aufgaben ab, wie ein Baum seine Blätter im Herbst. Und wegen Klammer kommunaler Kassen setzen auch Städte und Gemeinden auf Entstaatlichung. Privatfirmen bauen, renovieren und betreiben inzwischen in nahezu allen Städten Schulen. Kommunale Krankenhäuser wurden vielerorts an private Klinikbetreiber verkauft. Bei jedem zweiten Haushalt wird der Müll inzwischen von Privatunternehmen wie dem Branchenriesen Remondis und Sulo entsorgt. Dabei kann von der in Aussicht gestellten Entlastung der öffentlichen Haushalte keine Rede sein. Jedenfalls nicht, wenn man die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung zugrunde legt. So wurde durch die Privatisierung der öffentlichen Infrastruktureinrichtungen allein in den vergangenen 2 Jahrzehnten rund 1,2 Millionen Arbeitsverhältnissen die Grundlage entzogen. Die kontinuierlich steigenden Energiekosten sind das Ergebnis der Privatisierung im Energiesektor und von dessen Monopolisierung durch RWE, E.ON, EnBW und Vattenfall. Bildung kann sich schon jetzt nicht mehr jeder leisten. Und trotzdem wächst die Zahl der privaten und damit gebührenpflichtigen Kitas, Schulen und Hochschulen und Nachhilfeinstitute rasant. Die mit der Privatisierung der Bundesdruckerei einhergegangene Preisexplosion bei der Ausstellung von Personalausweisen, Reisepässen und Führerscheinen sorgt bei Amtsgängen noch immer für Unmut. Aber statt auf die Privatisierungspolitik zu schimpfen, verteufeln viele die angeblich träge Verwaltung. Wer weiß schon, dass nur 2 Jahre, nachdem der damalige Bundesfinanzminister Hans Eichel, SPD, die einstige Behörde an den Finanzinvestor Apex Partners & Co. verkauft hatte, diese 2002 an den Rande der Pleite geriet und der Bund sie teuer zurückkaufen musste. Ebenso klagen zwar viele über das niveauarme Programm von RTL und Sat.1, mit der in den 1980ern vom Bertelsmann-Konzern gemeinsam mit der unionsgeführten Bundesregierung vorangetriebenen Privatisierung des Rundfunks in Richtung duales System, bringt es aber kaum mehr jemand in Zusammenhang. Günstiger Wohnraum ist seit der großflächigen Privatisierung der kommunalen Bestände nicht mehr nur in Hamburg, Köln und München knapp. Und mehr als 1.100 Schwimmbäder wurden in den vergangenen 10 Jahren geschlossen. Privat betriebene Spaßbäder mit ihren horrenden Eintrittspreisen bieten für arme wie kinderreiche Familien keine Alternative. Seit jener Umwandlung der Deutschen Bahn in eine Aktiengesellschaft 1994 ist das Wehklagen über Fahrpreiserhöhungen, Bahnhofsschließungen, Lok- und Oberleitungsschäden, Weichen- und Signalstörungen Alltag. Doch längst konzentriert sich das Unternehmen als internationaler Mobilitäts- und Logistikdienstleister auf Frachttransporte zwischen Dallas, Delhi und Den Haag, statt auf die Fahrgastbeförderung zwischen Delmenhorst, Dienstlaken und Düren. Beinahe 2/3 seines Umsatzes erzielt der einst größte Arbeitgeber der Bundesrepublik inzwischen mit bahnfremden Dienstleistungen. Dabei vernachlässigt der Global Player den inländischen Schienenverkehr, setzt stattdessen auf profitable Fluggesellschaften, Bax Global, LKW-Speditionen, Stinnes, Fuhrparks, Bundeswehr oder den Ausbau des Schienennetzes in Indien und Saudi-Arabien. Auch die Deutsche Post hat sich der Kapitalmarktorientierung verschrieben. Um die Aktie gelb attraktiv zu machen, wurden tausende sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse gestrichen, während sich der Vorstandsvorsitzende Frank Appel zuletzt über Bezüge von 4,5 Millionen Euro freuen durfte. Immer häufiger stellen Mini-, Midi- und Multijobber sowie Zeit- und Leiharbeiter Briefe und Pakete im Auftrag oder als Servicepartner des Konzerns zu. Wie die Konkurrenten UPS, DPD und Hermes delegiert auch das seit 2002 zur Deutschen Post AG zählende Logistikunternehmen DHL seine unternehmerische Verantwortung an Subunternehmer. Die Gewinne verdankt die Post allerdings nicht nur der Prekarisierung der Beschäftigungsverhältnisse, sondern auch der Übernahme der Pensionslasten durch die Steuerzahler. So wird der Bund bis 2076 rund 550 Milliarden Euro Witwen, Waisen und sonstige Renten für die ehemaligen Beamten zahlen. Der weltweit größte Logistikkonzern wird somit trotz milliardenschwerer Gewinne mit derzeit rund 7 Milliarden Euro pro Jahr subventioniert. Gleichzeitig werden Postfilialen geschlossen, Briefkästen demontiert und Zustellungsintervalle ausgedünnt. Das neoliberale Credo vom schlanken Staat hält sich hartnäckig, weil einige Dienstleistungen tatsächlich billiger geworden sind, die Telekommunikation etwa. Doch der betriebswirtschaftlich verkürzte Blick trügt, denn während wir als Kunden von Telekom, Base, O2 oder Vodafone infolge der Liberalisierung des Marktes von insgesamt gesunkenen Tarifen profitieren, zahlen wir über Steuern und Sozialversicherungsabgaben für deren Stellenabbau, die Pensionslasten und die Ausgründung der Beschäftigten in Personalserviceagenturen wie Vivento. In der Gesamtschau stehen wir als Telefonkunden schlechter da. Trotzdem bleibt der Privatisierungsdruck hoch, was mit einem Steuersystem zu tun hat, das Arbeit diskriminiert und Kapital privilegiert. Bei ultraniedrigen Kapitalmarktzinsen wie derzeit suchen Bezieher hohe Einkünfte nach rentablen Anlagemöglichkeiten. Die öffentliche Infrastruktur bietet herausragende Möglichkeiten, weil Bahn, Flug- und Straßenverkehr ebenso sichere Investitionen sind wie Wasser-, Klär- und Elektrizitätswerke. Dabei müsste bei niedrigen Zinsen wie derzeit der Staat selbst dringend mehr investieren, schon allein, weil Kommunen, Länder und Bund die für den Bau von Schulen, Rathäusern und Fernstraßen nötigen Kredite viel günstiger aufnehmen können als Privatfirmen. Stattdessen sind Gebietskörperschaften chronisch unterfinanziert. Vermögende Erben und Konzerne wie Amazon oder IKEA werden steuerlich verschont. Staatliches Handeln steht unter dem Dogma der seit 2016 auf Bundes- und von 2020 an auf Länderebene geltenden Schuldenbremse. Doch selbst unter diesen ungünstigen Vorzeichen ist ein Silberstreif am Horizont zu sehen. Gerade im Energiesektor waren die Gewinne, die die Konzerne nach dessen Liberalisierung abschöpfen konnten, zu offensichtlich und beträchtlich. Vielerorts starteten Rekommunalisierungen. Das Land Berlin etwa will gerade seine Strom-, Gas- und Fernwärmenetze zurück unter eigene Kontrolle bringen. Wie in Hamburg brachte ein Volksbegehren den hierfür nötigen Schub. So stärken Städte und Gemeinden durch Rückkäufe privatisierter Güter und Dienstleistungen den regionalen Arbeitsmarkt oder setzen eigenverantwortlich auf atom- und kohlekraftfreien Strom. Die kleinen Elektrizitätswerke Schönau im Schwarzwald gelten als Vorbild für die erfolgreiche Verzahnung ökologischer mit finanziellen Interessen. Auch bei der Reinigung von Schulen, Turnhallen und Behörden vollzieht sich eine Kehrtwende. Schon 1999 holte Freiburg die Gebäudereinigung wieder unter das kommunale Dach. Es folgten Bochum, Dortmund, Grevenbroich. Die geringen Kontrollmöglichkeiten bei der Qualität sowie die Unmöglichkeit, die Einhaltung von Sozialstandards zu überprüfen, führen in etlichen Verwaltungen zum Umsteuern. Zahlreiche Großstädte bemühen sich um den Rückkauf einst privatisierter Wohnungsbaugesellschaften, um der Aufheizung des Immobilienmarktes entgegenzutreten. Beabsichtigen wir, unsere Sportstätten und Kultureinrichtungen vor Ort trotz der dafür erforderlichen staatlichen Zuschüsse zu behalten, soll uns das berufliche Schicksal der Paketboten und Bahnschaffner nicht gleich sein. Wollen wir uns nicht länger um unsere Gesundheitsversorgung sowie eine auskömmliche Rente im Riester-Zeitalter sorgen, dann muss Schluss sein mit der Verbetriebswirtschaftlichung der öffentlichen Daseinsvorsorge. Nach einer repräsentativen Umfrage, die der Deutsche Beamtenbund seit 2007 jedes Jahr durchführen lässt, wollen im langjährigen Trend rund 80% der Bevölkerung keine weiteren Privatisierungen oder fordern die Rückabwicklung bestehender. Sie erkennen, dass Privatisierungen nicht die Ursachen der prekären öffentlichen Unterfinanzierung beseitigen. Fühlen wir uns der Tradition des westeuropäischen Sozialstaates verpflichtet, wonach sich die Stärken einer Gesellschaft am Wohl der Schwachen bemisst, dann muss als Grundsatz gelten Gemeinwohl statt Gewinnorientierung. Es ist deshalb Zeit für eine Renaissance des Staates. Von der Privatisierung der Daseinsvorsorge kommen wir zum Antiterrorstaat und einem Artikel aus der Analyse und Kritik vom 17.01. Jüngste Ausprägung der immer weitergehenden Aushöhlung der Grundrechte ist die Gesetzesverschärfung bei Angriffen auf Polizisten. Anstatt die Sicherheitsorgane mehr zu kontrollieren, wie es die NSU-Staatsmordserie und die Ermordung von Uri Jalloh unter anderem nahelegen würden, entledigt sich der Staat mehr und mehr der Grundrechte. Auf dem Weg zum Antiterrorstaat, wie die Heldinnen der inneren Sicherheit Grundrechte demontieren. Wenn Wörter aus dem Jargon von Polizei und Geheimdiensten in den allgemeinen Sprachgebrauch eingehen, ist Misstrauen geboten. Schläfer war nach 9/11 einer dieser Kampfbegriffe zur Kennzeichnung skrupelloser Feinde der öffentlichen Sicherheit. Seit vergangenem Jahr ist nun der Gefährder in aller Munde, laut Duden eine Person, von der eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit ausgehen könnte. Im Strafrecht verankert ist der Begriff nicht. Wer ein Gefährder ist, die weibliche Form gibt es nicht, bestimmt das Bundeskriminalamt. 548 Einzelpersonen hat es Ende 2016 registriert. Dazu gehörte auch Anis Amri, der mutmaßliche Attentäter vom Berliner Breitscheidplatz. Dass er seine Tat begehen konnte, ist für das Magazin Der Spiegel nur durch eklatantes Staatsversagen zu erklären. Expertinnen für praktische Polizeiarbeit haben es schwer mit ihrem Verweis auf die simple Tatsache, dass eine lückenlose Überwachung Verdächtiger nicht möglich ist. Derweil überbieten sich Politikerinnen mit Vorschlägen, wie angebliche Gesetzeslücken geschlossen werden können. Zu dem 10-Punkte-Plan gegen den Terror, den Innenminister Thomas de Maizière, CDU, mit Justizminister Heiko Maas, SPD, aushandelte, gehören neue Haftgründe für Ausreisepflichtige, Wohnsitzauflagen für Flüchtlinge, die eine falsche Identität angeben, Fußfesseln für Gefährder, mehr Druck auf Herkunftsländer und eine bessere europäische Zusammenarbeit. Die Verknüpfung von Terrorabwehr und weiterer Verschärfung der Asylgesetze ist offensichtlich beabsichtigt. Dass sie den Rassismus schürt, liegt auf der Hand. Kritik kam von der Linksfraktion, während der heimliche Grünen-Vorsitzende Winfried Kretschmer Zustimmung signalisierte. Er will bei den Gefährdern bis an die Grenze des verfassungsrechtlich Möglichen gehen, wozu er auch die elektronische Fußfessel zählt. Wohlgemerkt einer Freiheitsstrafe aufgrund bloßer Verdachtsmomente. Dass er damit Schwarz-Grün auch auf Bundesebene fest im Blick seiner Partei die Linie vorgibt, ist mehr als wahrscheinlich. Darauf deutet die allgemeine, auch innergrüne Hysterie hin, die Simone Peter mit ihrer vorsichtigen Kritik an der Kölner Polizei auslöste. Die Grünen-Vorsitzende hatte es gewagt, die kollektive Festsetzung von hunderten nordafrikanisch aussehender Männer als möglicherweise unverhältnismäßig in Frage zu stellen. 2017 ist ein Wahljahr, dennoch wäre es verfehlt, die Betriebsamkeit in Sachen Terrorbekämpfung als Wahlkampfgetöse abzutun. Ein Rückblick auf die letzten 15 Jahre zeigt ein hohes Maß an Kontinuität. Über Parteigrenzen hinweg verfolgten die Heldinnen der inneren Sicherheit ein klares Ziel, den starken Staat noch stärker zu machen. Grundrechte einschränken, Polizei und Geheimdienst mehr Macht geben. Der Terror eignet sich offensichtlich bestens zur Rechtfertigung. Das war so 2001, 2002 unter Rot-Grün, als Innenminister schied die SPD seinen umfangreichen Otto-Katalog in Rekordzeit durchs Parlament brachte. Es blieb so unter seinem Nachfolger Wolfgang Schäuble, CDU, dessen BKA-Novelle 2008 die Online-Durchsuchung mit Terrorismusprävention begründete. Und es ist heute so nach dem Anschlag in Berlin. Geschichtsbewusste Kommentatoren wie der Spiegelredakteur René Pfister ist sich der Tragweite der aktuellen Antiterrorpolitik durchaus bewusst. Die Bundesrepublik mit ihrer fein austarierten Machtverteilung, auch in Sicherheitsfragen, ist eine Antwort auf den faschistischen Staat. Einerseits. Andererseits, Gewaltenteilung ist wichtig, aber sie darf nicht zu einem System kollektiver Verantwortungslosigkeit führen. Die staatstreuen Medien, gerne als vierte Gewalt bezeichnet, räumen schon mal freiwillig das Feld. Autoritären Antiterrorstaat kommen wir zur Abschottungspolitik der EU und einen Artikel aus dem Neuen Deutschland vom 4. Februar. EU eifert Trump nach. Auf dem informellen EU-Gipfel auf Malta wird beschlossen, die Flüchtlingsroute über Libyen dicht zu machen. Italien prescht vor und strebt erneuert Flüchtlingslager in Libyen an. Thomas de Maizière dürfte das freuen, er steckt das schon lange vor. Im Grunde ist die Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten ein Glücksfall für die EU-Repräsentanten, indem sie sich lautstark über sein Mauerbaudekret und seine restriktive Einreisepolitik aufregen, wird verdeckt, dass sie Ähnliches tun, die Grenzen dicht machen. Jüngstes Beispiel ist das am Freitag auf dem EU-Gipfel auf Malta beschlossene 10-Punkte-Programm zur Eindämmung der Migration aus Afrika. Dieses sieht insbesondere eine stärkere Zusammenarbeit mit Libyen vor. Das von einem jahrelangen Bürgerkrieg zerrüttete Land ist mit Abstand das wichtigste Transitland für Migranten, die von Afrika aus nach Europa wollen. Um die sogenannte zentrale Mittelmeerroute zu schließen, soll vor allem die libysche Küstenwache so schnell wie möglich so ausgebildet und ausgerüstet werden, dass sie von Schlepperbanden organisierte Überfahrt in Richtung Europa verhindern kann. Flüchtlinge würden dann zumindest vorerst in dem nordafrikanischen Land bleiben müssen. Sie sollen künftig in sicheren und angemessenen Aufnahmeeinrichtungen in Libyen versorgt werden. Zusammen mit dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, der Internationalen Organisation für Migration. Sichere Aufnahmeeinrichtung. Das klingt harmlos. Doch die EU bewegt sich damit auf einen Vorschlag zu, den der deutsche Innenminister Thomas de Maizière seit einigen Monaten immer wieder ins Spiel bringt. Die Einrichtung von Flüchtlingslagern in Libyen. Dem CDU-Politiker zufolge könnten im Falle eines Massenzustroms Flüchtlinge an sichere Orte zurückgebracht werden. Ein EU-Repräsentant hatte dieses Mittel am Vortag des Gipfels noch ausgeschlossen. Das Treffen am Freitag werde keine Entscheidung zur Einrichtung von Flüchtlingslagern außerhalb der EU und insbesondere in Libyen treffen, sagte ein ranghoher EU-Vertreter am Donnerstag in Brüssel. Es gebe zwar eine Diskussion über Überlegungen, Asylanträge von Migranten außerhalb der EU zu bearbeiten. Dies sei aber eindeutig nicht reif für den Malta-Gipfel, sondern ein Vorhaben für die Zukunft, so der Beamte. Durch die überraschende Absichtserklärung zwischen Italien und der libyschen Einheitsregierung am Donnerstagabend bekam die Lager-Idee dann allerdings wieder eine prominentere Rolle. In dieser wurde vereinbart, vorübergehende Aufnahmelager in Libyen unter ausschließlicher Kontrolle des libyschen Innenministeriums einzurichten. Sie sollen Flüchtlinge zur Abschiebung in ihre Heimatländer oder bei einer freiwilligen Rückkehr gebracht werden. Die Finanzierung übernimmt zunächst Italien und unter Umständen später die EU. Diese italienisch-libysche Übereinkunft wird in der EU-Erklärung ausdrücklich begrüßt. Man wolle Italien bei der Umsetzung unterstützen. Die Tatsache, dass die Lager unter ausschließlicher Kontrolle des libyschen Innenministeriums stehen sollen, ist indes ein Problem, denn dieses finanziert Milizen, die Lager betreiben. Wie vor diesem Hintergrund ein humanitärer Betrieb von Lagern durchgesetzt werden soll, scheint unklar. Und ein Blick zurück zeigt, dass Italien und die EU keinerlei Probleme hatten, die Regierung Gaddafi zu unterstützen. Gaddafi erwies sich eine Zeit lang als zuverlässiger Komplize Europas bei der Migrationsabwehr. Mit ihm schloss die italienische Regierung unter Berlusconi ein Geheimabkommen zur Rücknahme illegaler Einwanderer ab. Im Zuge dessen wurden auch Flüchtlingslager errichtet. So wundert es nicht, dass Menschenrechtsorganisationen und Oppositionspolitiker am Freitag zum wiederholten Male die Flüchtlingspolitik der EU kritisierten. Die Organisation Ärzte ohne Grenzen warf der EU Augenwischerei vor. Die EU stellt die Realität in Libyen falsch dar. Das Land ist kein sicherer Ort für Schutzsuchende, erklärte Geschäftsführer Arjan Heenkamp. Menschen dorthin zurückzubringen oder dort festzuhalten, ist eine unmenschliche Flüchtlingspolitik. Die Vorsitzende der Linken, Katja Kipping, warnt vor einem schmutzigen Deal mit Libyen. Wenn Merkel diesen Kurs unterstütze, vergehe sich die Bundeskanzlerin an den Menschenrechten und macht sich schuldig am humanitären Bankrott der Europäischen Union. Kurios klingt im Übrigen die Mahnung des italienischen Ministerpräsidenten Gentilonis an die EU, Libyen beim Aufbau staatlicher Strukturen zu unterstützen. Die EU-Länder Frankreich und Italien waren es 2011 schließlich, die zusammen mit den USA an der Zerstörung der Strukturen beteiligt waren. Aber die Abschottungspolitik der EU geht nicht nur nach Süden, nach Libyen oder zu geplanten Lagern in Niger, sondern in Osteuropa gehen die Verhandlungen auch weiter. Und hierzu ein kurzer Ausschnitt aus einem Artikel von German Foreign Policy vom 31.01. Flüchtlingsabwehr. In den von der deutschen Regierung forcierten Plänen zur Abwehr von Geflüchteten soll Belarus in Zukunft eine größere Rolle spielen. Mitte Januar hat das belarussische Innenministerium bestätigt, dass die EU dem Land 7 Millionen Euro für den Bau von Flüchtlingslagern zur Verfügung stellt. Die Migration Accommodation Center sollen offene und geschlossene Trakte haben. Das Geld stammt aus dem europäischen Nachbarschaftsprogramm der EU und soll bereits ab diesem Jahr fließen. Hintergrund des Projekts sind vor dem Abschluss stehende Verhandlungen zwischen der EU und Minsk über ein sogenanntes Rücknahmeabkommen. Dieses verpflichtet Belarus, Geflüchtete zurückzunehmen, die über das Land in die EU eingereist sind. Darunter fallen laut Brüssel etwa Geflüchtete aus der Ukraine und aus Syrien und solche, die vor der wirtschaftlichen Krise in Russland fliehen und Arbeit in der EU suchen. Letzteres ist ein klarer Affront gegenüber Moskau. Im Gegenzug gegen seine Einbindung in die Geflüchtetenabwehr der EU erhält Belarus lange erhoffte Visaerleichterungen. Thank you. Vom autoritären Staat kommen wir zu autoritären Entwicklungen in der Friedensbewegung und zu einem antimilitaristischen Statement in der Graswurzelrevolution vom Februar. Und der Artikel heißt, was mich an der Stopp-Rammstein-Kampagne stört. Ein antimilitaristisches Statement gegen rechtsoffenen Friedenspopulismus und für andere Kampagnen. Die Kampagne Stopp Rammstein gegen die US-Militärbasis in Rheinland-Pfalz wurde nach eigenen Angaben initiiert von Personen aus der Friedensbewegung, anderen sozialen Bewegungen, der Wissenschaft sowie der Politik. Die Kampagne wolle die Kriege, die von Rammstein ausgehen, verstärkt in die Öffentlichkeit bringen, will aufklären über die zentrale Rolle, die Rammstein in der NATO-Kriegsführung spielt und mit vielfältigen Aktionen ein Klima in der Gesellschaft schaffen, das eine Schließung der Militärbasis auf die politische Tagesordnung setzt. Ist die Stopp-Rammstein-Kampagne inhaltlich zu beschränkt und rechtsoffen? Ist sie eine Neuauflage des aus guten Gründen beendeten Friedenswinters? Das analysiert der folgende Diskussionsbeitrag. Es geht um eine differenzierte Kritik, die unterscheidet zwischen rechts und rechtsoffen, die basisorientiert statt zentralistisch empfiehlt und die mit der Kritik an den Herrschaftsstrukturen im eigenen Land beginnt. Angesichts von rechten Querfront- und Volksfront-Erscheinungen muss genau überlegt werden, wen eine einseitige und emotionalisierte Dramatisierung und Empörung wie bei Stopp Rammstein eben auch anzieht und ob so nicht grundlegende antifaschistische und antimilitaristische Werte der erhofften Masse untergeordnet und gar geopfert werden. Die Kritik an der Stopp-Rammstein-Kampagne, wie sie von vielen Friedensgruppen formuliert wird, ist nicht leichtfertig. Sie entspringt der Sorge um die Zukunft der Friedensbewegung. Durch die Stopp-Rammstein-Kampagne ist ein Streit wieder entflammt bzw. hält weiter an. Dieser Streit kostet Energie und Zeit und dies angesichts der Drohung der NATO gegenüber der militaristisch und machtpolitisch ebenfalls zu bekämpfenden Putin-Autokratie sowie der Aufrüstung der Bundeswehr und EU neben all den anderen Kriegs- und Fluchtschauplätzen allen voran Syrien. Es ist ein Streit um die Zusammenarbeit mit MontagsmahnwachenvertreterInnen und eine auf Masse und schnelle Empörung setzende Strategie. Es geht um die Kritik an den rechtsoffenen Themen und Rednern bei Stopp Rammstein, Kritik an der einseitigen, anti-amerikanisch und pro-russisch wirkenden Fokussierung des Protestes auf die US-Airbase Rammstein und darüber abgewickelte Drohnenmorde. Die US-Airbase als Fokus verkennt andere Militärfunktionen der Militärregion Westpfalz, die zwar als Militärdrehscheibe ein wichtiger Faktor für die Militarisierung unserer Welt ist. Mit Stopp Rammstein wird aber zu viel außer Acht gelassen, angefangen bei der Rolle Deutschlands und der EU über andere imperialistische Akteure bis zum autokratischen Russland. Die Stopp Rammstein-Kampagne stellt sich damit wie eine Fortsetzung des gescheiterten Friedenswinters dar, eine Kooperation, die in wichtigen Gremien der Friedensbewegung beendet wurde, weil es an Abgrenzung nach rechts mangelte und sie mehr Zwist als Nutzen für die Ziele der Friedensbewegung brachte. Diese Kritik ist eine unangenehme Anstrengung, die Friedensgruppen aus der Region aber für notwendig halten, um fortgesetzten Schaden von der Friedensbewegung abzuwenden. Wenn antifaschistische und antirassistische Gruppen sich bei Friedensgruppen erst fragen müssen, ob sie mit diesen überhaupt zusammenarbeiten können oder ob sie zu den Friedensmahnwachen gehören, die von Rechtsbürgern, Verschwörungsideologen und rechtsoffenen bis rechten Leuten durchzogen sind. Wenn zu befürchten ist, dass Friedensgruppen und Friedensaktionen, wie bis vor kurzem noch an vielen Orten montags, durch fragwürdige Themen und gewagte Thesen das Feld für rechte Kräfte öffnet und Applaus erhält, wenn dort mit verkürzter Kapitalismuskritik die FED und Rothschild sind an allem schuld, die Anschlussfähigkeit für antiamerikanische und antisemitische Gedankenstränge ermöglicht wird, dann sieht es düster aus und gefährdet die Glaubwürdigkeit der Friedensbewegung. Unsere Kritik hat das Ziel, dass die Personen der Friedensbewegung, die die Stopp-Rammstein-Kampagne unterstützen, dies nochmal überdenken. Ein weiteres Ziel ist es, dass die Kampagne im besten Fall verbalen Äußerungen gegen Rechtstaten folgen lässt und sich von den Montagsmahnwachen und entsprechenden Personen, Medien und Rednerinnen trennt. Statt die friedenspolitischen Ansätze und Aktionen der Basisgruppen der Region zu unterstützen und deren Bedenken ernst zu nehmen, wurde ein weiterer Ansatz von außen und aus der Berliner Zentrale durchgesetzt. Statt Gruppen und Organisationen wurden Einzelpersonen und Prominente gesucht, die die Kampagne pushen. Friedensgruppen vor Ort haben konkret benannt, was notwendige Änderungen und Voraussetzungen für eine Kooperation sind. Rainer Brauns Rückgabe des Bautzener Friedenspreises, Beendigung der Kooperation der Stopp-Rammstein-Kampagne mit Montagsmahnwachen, keine problematischen Redner mehr einladen, zum Beispiel Willi Wimmer, der im rechtslastigen Kopfverlag publiziert, Keine Zusammenarbeit mit rechtsoffenen und einseitigen bis populistischen Medien wie RT Deutsch, KenFM, Free21 und Nur Wieso. Keine KünstlerInnen und Musikgruppen aus genau diesem Spektrum einladen, Inhalte und Ziele überarbeiten, zum Beispiel nicht Bilderberg-Konferenz als Einstiegsthema, dafür zum Beispiel Weißbuch der Bundeswehr, EU-Militarisierung und so weiter. Keine einseitige Ausrichtung auf die USA, sondern anhand klarer friedenspolitischer Kriterien auch Kritik an Deutschland, Europa und Russland. Gerade Russland ist inzwischen auch ein kapitalistisches, militaristisches und autokratisch geführtes Land. Putin ist bereit, für seine Machtansprüche ebenso über Leichen zu gehen wie die NATO und die USA. Freund-Feind-Schemata helfen hier nicht weiter und sind unglaubwürdig. In einem zweiseitigen Text fragten 8 FriedensgruppenvertreterInnen der Kampagne »Krieg beginnt hier«: Warum diese problematischen Kooperationen? Warum wird damit so viel Konfliktstoff in die Bewegung gebracht, wohl wissend, dass dies mit dem Friedenswinter schon mal Zwist brachte und mehr Energie kostete, als neuen Schwung und Bewegung brachte? Krieg beginnt hier ist eine Kampagne, die bewusst auch als Alternative zu Stopp Rammstein organisiert wurde. Sie wird auch 2017 fortgesetzt. Im Text kritische Fragen und Forderungen zur Stopp Rammstein-Kampagne heißt es: Uns fehlt in der Stopp-Rammstein-Kampagne der Fokus auf die deutsche Rolle, den deutschen Imperialismus. Uns fehlt auch ein kritischer Blick auf Europa und die ganze NATO sowie Russland und seine Mitverantwortung an der militärischen Eskalation. Beispiel: Rednerin der regierungstreuen russischen Russian Peace Foundation, Rossitsky von Mira, die sich zusammen mit der russischen orthodoxen Kirche der spirituellen Erneuerung Russlands widmet, den großen vaterländischen Krieg glorifiziert und im Ukraine-Konflikt die ostukrainisch-russische Seite unterstützt. Wir lehnen es ab, mit RednerInnen zusammenzuarbeiten, die auf dem rechtsextremen Online-Portal des Kopfverlages publizieren. Willi Wimmer, CDU, seine Aussagen zu Asylpolitik sind inakzeptabel und strafen die antirassistischen Verlautbarungen der Stopp-Rammstein-Kampagne Lügen. Wir lehnen es ab, eine Konferenz mit einem Thema zu beginnen, das in rechtsoffenen und rechten Kreisen, das bei Verschwörungstheoretikern und Montagsmahnwachen Hochkonjunktur hat und nur einen hochspekulativen Teilaspekt der Kriegsursachen und Verantwortlichkeiten betrifft, die Bilderberger Konferenz. Dies ebenso wie die einseitige Ausrichtung lockt Menschen und Strömungen an, die letztendlich andere meist nicht demokratische, antirassistische und internationalistische und friedliche Ziele wie wir haben. Wir lehnen es ab, mit KenFM und seinen UnterstützerInnen zusammenzuarbeiten. Er hat nicht nur Menschen aus der Friedensbewegung beleidigt, sondern auch hochproblematische Äußerungen getätigt, die eine Unterscheidung von rechts und links in Frage stellen, so wie der Querfront das Wort reden. Wir lehnen es ab, mit zu Recht umstrittenen Medien zusammenzuarbeiten und dort auch noch zu publizieren. Am Schluss des gemeinsamen Textes heißt es: Die Kampagne Stopp Rammstein soll 2017 weitergehen. Wir wünschen uns eine komplette Neuausrichtung oder ein Ende. Wir empfehlen Friedensgruppen und Personen, sich ansonsten der Kampagne nicht anzuschließen. Nach den bisherigen Gesprächen und Entwicklungen sehen wir keine Bereitschaft für eine wirkliche Veränderung der Kampagne. Es wurde immer wieder angemahnt, dass die Kritik belegt werden soll und konkret benannt werden, wer und was uns stört. Das haben die 8 FriedensgruppenvertreterInnen in der ausführlichen Kritik an Rammstein getan. Daraufhin hieß es zum Beispiel von Stopp Rammstein-Unterstützern, wir würden ein Reinheitsgebot aufstellen und die Friedensbewegung, die noch nie links gewesen sei, spalten. So hieß es auf Russia Today, Deutsch. Die linke Scharia-Polizei lässt grüßen. Diese Leute würden am liebsten jeden auf seine Gesinnung prüfen, bevor sie ihn zu einer Friedensdemo zulassen. Oder als Reaktion auf einen kritischen Artikel in der Tageszeitung Junge Welt: Es ist nach Monaten der grundlosen Anfeindungen, speziell der Aktivisten vor Ort, durch wenige Leute aus der Region bis hin nach Trier, jetzt einfach mal genug der Verleumdung, der Unterstellung, der nachweisbaren Lügen und der Denunziation von Personen, die wir in diesem Machwerk wieder geschehen, völlig aus dem Off hinterrücks und unter Namensnennung für die eigenen Nebenziele instrumentalisiert werden. Diese Artikel können nur ein Ziel haben: Obstruktion und Desorientierung. Ablenkung von der Kriegsdrehscheibe Nummer 1, die von der BRD aus auf 3 Kontinenten die Intervention, Destabilisierung, Regime-Change und Kriege managt. Antimilitaristinnen und Friedensbewegte vor Ort entscheiden letztendlich, was sie unterstützen. Auch kritische Stimmen innerhalb der Stopp-Rammstein-Kampagne sollen so gestärkt werden. Es geht in der Kritik um essentielle und notwendige Abgrenzungen nach rechts. Gerade angesichts von Pegida und AfD sowie anderen Rechtspopulisten und Nationalisten in ganz Europa sowie brennender Flüchtlingsunterkünfte kann und darf es keine Toleranz nach rechts geben. Hauptsache, wir sind ein paar mehr, heißt es. Das geht einher mit der Verharmlosung der offensichtlichen Anziehung, die die einseitigen Ausrichtungen und fragwürdigen RednerInnen und Kooperationen in der Kampagne Stopp Rammstein auch auf rechte Kreise hat. Es ist eine gefährliche Strategie, auf Massen zu setzen, wenn schon bekannt ist, wer sich auch darunter mischt und sich bei den Stopp-Rammstein-Aktionen tummelt, wie es leider auch bei vielen Montagsmahnwachen toleriert wurde. Abgesehen davon, dass der interne Schaden sich nicht mit ein paar tausend FriedensdemonstrantInnen mehr ausgleichen lässt. Es geht eben nicht um friedenspopulistische Quantität, sondern um friedenspolitische Qualität. Die Wirkung der Friedensbewegung lässt sich nicht an Zahlen messen, sondern an wirkungsvollen Aktionen und klar ausgerichteten Kampagnen, denen auch gesellschaftliche Debatten und möglichst Veränderungen von unten folgen. Gute Ansätze waren in letzter Zeit zum Beispiel die Aktionen gegen den Tag der Bundeswehr und gegen die Rekrutierung Minderjähriger und die Macht-Frieden-Kampagne gegen den Syrienkrieg. Die Stopp-Rammstein-Kampagne soll entsprechende Konsequenzen ziehen. Und solange das nicht geschieht, bleibt es notwendig, diese Debatte zu führen. Gute Kampagnen und Strategien müssen angesichts der immensen Herausforderungen für die Friedensbewegung weiterentwickelt werden, aber bitte nicht rechtsoffen, sondern klar antirassistisch, antifaschistisch und internationalistisch, sowie in allen Richtungen antimilitaristisch. Wir tolerieren in der Friedensbewegung keinen Sexismus, Rassismus und Antisemitismus. Für uns gilt keine Zusammenarbeit mit Nationalsozialisten, Rechtspopulisten und Nazis. Nie wieder Krieg und nie wieder Faschismus gehören für uns zusammen und sind Grundmotive der Friedensbewegung, für die wir uns engagieren. So die Kampagne Krieg beginnt hier. Ein internationalistisches Motto, das auch von anderen Basisgruppen aufgegriffen wurde und wird. Abschließend wollen auch wir über Fake News berichten, und zwar mit einem Artikel aus der Februarausgabe der Blätter für deutsche und internationale Politik, und der Artikel heißt Fake News Made in Germany. Ob wir es heute mit einem US-Präsidenten namens Trump zu tun hätten, ohne den Chefstrategen seiner Wahlkampagne und künftigen ranghöchsten Berater Steve Bannon? Wer weiß. Fest steht, dass Bannon die radikale rechte Speerspitze der Trumpschen Diffamierungs- und Lügenkampagne war, vor allem mit seiner Website Breitbart News, die er 2012 vom Gründer Andrew Breitbart übernahm und bis Sommer 2016 führte. Dass Breitbart News jetzt auch nach Deutschland expandieren will, ist bekannt. Unbekannt ist nur noch, wann. Dass die Seite allerdings auch ohne deutsche Dependants wirksam ist, war zu Beginn dieses Jahres zu erleben. Da demonstrierten europäische Medienmacher, dass sie bei der Verbreitung von Fake News auch ohne deutschen Breitbart-Ableger ganz gut zurechtkommen. Was war geschehen? In der Silvesternacht hatten in Dortmund auf dem zentral gelegenen Platz von Leeds um die 1000 Menschen gefeiert. Dabei kam es, wie die lokalen Ruhrnachrichten um 1 Uhr am 1. Januar berichteten, zu einzelnen gefährlichen Vorfällen. Mehrmals war ein riskanter Umgang mit Pyrotechnik zu beobachten. Mehrere Unbekannte schleuderten Böller auf Polizisten und feuerten Pyrotechnik in die Menschenmenge, in der sich vereinzelt auch Familien und Kinder aufhielten. An der am Liedsplatz gelegenen Rhein-Neuli-Kirche kam sogar die Feuerwehr zum Einsatz, denn, so die Ruhrnachrichten, eine Silvesterrakete hatte dort ein Fangnetz eines Baugerüsts in Brand gesetzt. Ein kleines Feuer, das schnell gelöscht war. Vermutlich wurde die Rakete von der Kleppingstraße aus abgefeuert. Dort feierten ebenfalls viele Menschen. Eine Gruppe von Syrern feierte singend den Waffenstillstand in Syrien. Soweit die nächtliche Lagebeschreibung der lokalen Zeitung. Auch die Dortmunder Polizei gab ganz in diesem Duktus am 5. Januar finale Entwarnung. Nach Einschätzung des Polizeieinsatzleiters war dies für eine Silvesternacht in Dortmund ein eher durchschnittlicher bis ruhiger Verlauf. Damit hätte es sein Bewenden haben können, doch Breitbart News war das nicht genug. Unter der Überschrift »Enthüllt, 1000-Mann-Mob steckt älteste deutsche Kirche in Brand« sei der investigative Journalismus à la Bennen unter Berufung auf die Ruhrnachrichten wie folgt aus. In Dortmund sei die Silvesternacht vollkommen außer Kontrolle geraten. Ein Mob von mehr als 1000 Männern habe die Polizisten attackiert, Allahu Akbar gerufen und schließlich eine Kirche in Brand gesteckt. Nun gut, vermutlich hätte von der englischsprachigen Seite außerhalb der rechtsdrehenden Netz-Community kaum jemand Notiz genommen, wenn denn die willigen Abnehmer im deutschen Sprachraum nicht längst auf die heiße Ware lauern würden. Dem FPÖ-nahen österreichischen Wochenblick kam die Breitbart-Enthüllung jedenfalls gerade recht, um sie zu übernehmen und noch eins draufzusetzen. Ein Mob von mehr als 1000 Männern soll Pyrotechnik auf die Polizei gefeuert haben. Syrer riefen den islamischen Kampfruf Allahu Akbar und die Feuerwehr musste einen Kirchenbrand löschen. Und da auch diese Zuspitzung noch nicht reichte, fasste der Wochenblick die Message auf seiner Facebook-Seite noch einmal maximal verkürzt zusammen. Hunderte Syrer rufen den Schlachtruf Allahu Akbar. Wenig später brennt die Kirche. Polizisten werden mit Raketen beschossen. Ein Sprecher der Stadt Dortmund nennt das eine normale Silvesternacht. Nun aber wollte auch die Welt nicht mehr hinten anstehen. In Dortmund versuchten sich rund 1000 missgelaunte Feiergäste in einer Neuauflage des Kölner Chaos von 2015, kommentierte aus dem entfernten Venedig Dirk Schümer. Sie lieferten sich Kämpfe mit der Polizei. Feuerwerkskörper setzten das Gerüst der Rhein-Noldi-Kirche in Brand. Feuerwehr und Rettungskräfte wurden behindert und der IS-Schlachtruf Allahu Akbar skandiert. Auch hier war aus dem im Islam allgemein gebräuchlichen Allahu Akbar, Gott ist größer, der Schlachtruf des IS geworden. Ganz in diesem Sinne bereits der Wochenblick. Der Ruf Allahu Akbar ist in Europa in erster Linie als Schlachtruf von Islamterroristen bekannt. So sollen stets die Attentäter von München, der Axtterrorist von Würzburg oder der Priestermörder von Frankreich Allahu Akbar gerufen haben, bevor sie Menschen töteten. Mehr anbeweisen geht nicht. Weil es angeblich nur die Terroristen rufen, müssen es auch in Dortmund Terroristen gewesen sein. Da der Weltautor viel zu clever ist, um sich derart angreifbar machen zu wollen, behilft er sich mit einer beliebten Weichenmethode, der Deutung. Lokale Medien deuteten all das als Festfreude über den Waffenstillstand im syrischen Bürgerkrieg. Mit demselben Recht kann man sagen, dass sich rabiate Bräuche in Europa durchzusetzen beginnen und neue Mitbürger am gregorianischen Kalender rituell austesten, wem der öffentliche Raum gehört. Kurzum, alles eine Frage der Auslegung. So werden aus falschen Fakten, ganz postmodern, am Ende bloß abweichende Meinungen, eine neue journalistische Gattung, die Breitbart in den USA längst etabliert hat. Was lernen wir aus alledem? Offensichtlich braucht es Breitbart Germany gar nicht. Interessierte, deutschsprachige Medien importieren allemal das, was sie gebrauchen können. Immer getreu der Methode, stille Post, bloß möglichst laut und reißerisch. So aber können wir in diesem Jahr weit mehr von der Silvesternacht in Dortmund gelernt haben, als von der in Köln. Als einem Lehrstück über Fake News made in Germany. PS, zu einer Korrektur. News Correction ließ sich sogar Breitbart hinreißen. This article states St. Reinhold's Church is the oldest in Germany. We are happy to clarify that accolade belongs to the Trier Cathedral. Schön, schön, das haben wir gelernt. Das Motto ist klar. Selbstkorrektur erhöht die Glaubwürdigkeit. Denn was will man uns danach prompt weismachen? Breitbart News stands by all other substantive facts in this article. Breitbart News steht zu allen anderen substanziellen Fakten in diesem Artikel. Wohl dem, der es glaubt. Das war der linke Medienspiegel im Dezember 2015. Alles Weitere findet ihr online unter medienspiegel.blogspot.de. Tschö.